Beim nächsten Ton ist es 18 Uhr, 3 Minuten und 10 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 18 Uhr, 3 Minuten und 20 Sekunden.